Politisch haben wir keine Rechte, wir stehen wieder allein. Unnütze Wortgefechte, der Feind steht in unseren Reihen. Der Hetz wird gegen jeden Nationalen, der sein Land vertritt. Kecker Mord und lauter Qualen, doch laut dreht unser Schritt. Wir gehen unter in dieser Zeit. Wir gehen unter in dieser Zeit. Wenn hier keiner steht, alles in Asche fällt. Ganz oben zählt nur Geld, das Land links ausgezählt. Schoss Treue und Ehre, Vergessenheit geriet. Doch sie stehen am Herzen, trotz dessen, was geschieht. Wir gehen unter in dieser Zeit. Wir gehen unter in dieser Zeit. Wir werden einig stehen, die Flamme leuchtet hell. Niemals das Land vergeben und stets im Kampf zur Stelle. Die Fülle goldener Gaben, die das Blut beschwingt. Nie soll Unrecht widerfahren und manches Glück gelingt. Wir gehen unter in dieser Zeit. Wir gehen unter in dieser Zeit. Schreiten auf Lieb, seid stolz und treu. Den Feinden niemals meiden, wir kennen keine Reue. Wir gehen unter in dieser Zeit. Wir gehen unter in dieser Zeit. Wir gehen unter in dieser, in dieser, in dieser Zeit. Wir gehen unter in dieser Zeit. Wir gehen unter in dieser Zeit.